Eine Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders KBS vom 14. August zufolge errichtete die japanische Meiji-Universität jüngst im Gebäude des ehemaligen Technischen Instituts der Landstreitkräfte, das noch auf dem Unigelände steht, eine Ausstellung der historischen Materialien, um die barbarische bakteriologische Kriegsführung des japanischen Imperialismus zu entlarven. Damals in der Zeit des imperialistischen Japans sollen im Gebäude des Technischen Instituts der Landstreitkräfte nach den Anweisungen der Führungsschicht der früheren japanischen Armee ungeheuer viele bakteriologische Waffen, Giftgase und Giftstoffe entwickelt und produziert und sogar Falschgelder gedruckt worden sein. Es war auch eine geheime Operation dafür forciert, mit den bakteriologischen Waffen in tausende großen Luftballons die Gegner anzugreifen. Im Mai 1944 hatte der japanische Imperialismus in der Umgebung vom Tiermedizinischen Institut des Korea-Gouvernements in Busan ein bakteriologisches Infektionsexperiment durchgeführt.